D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Die Pistole, mit der Ali David S. am Freitag in München 9 Menschen und sich selbst erschossen hat, das ist gestern bekannt geworden, das war eine reaktivierte Theaterwaffe. Diese Wache, eine Glock 17, hatte sich Ali David S. im Darknet beschafft. Daraufhin deuten Chatprotokolle hin und die Ermittlungsbehörden sind bei der Durchsuchung auf diese Chatprotokolle gestoßen. Wir haben uns jetzt gefragt, was ist eigentlich dieses Darknet, wie einfach ist es, eine Waffe zu kaufen und welche Handhabe hat die Polizei gegen den illegalen Handel mit Schusswaffen? Dort, Martina Schulte, unsere Netzautorin, hat sich das genauer angeschaut und du hast mir schon gesagt, im Prinzip ist es erschreckend einfach, im Darknet einzukaufen. Ja, also in den Medien wird das Darknet ja etwas verschwurbelt immer als geheimes Web oder Geheiminternet bezeichnet. Das finde ich insofern irreführend, weil es sich ja so anhört, als sei es irgendwie nur mit gewissen technischen Kenntnissen irgendwie möglich, dort einzukaufen. Das ist aber meiner Ansicht nach nicht so. Es ist eigentlich ganz leicht. Also viele Kids und auch Partydrogenkonsumenten sind da heute recht selbstverständlich unterwegs. Denn um an diesen so wahnsinnig geheimen Platz zu kommen, braucht man im Endeffekt nicht viel mehr als einen Tor-Browser. Und den haben ja ohnehin mittlerweile viele Leute auf ihrem Rechner, einfach weil die sich das Ding im Zuge der Snowden-Affäre runtergeladen haben. Und weil man diesen Tor-Browser nutzen kann, um unerkannt sozusagen im normalen Internet rumzusurfen. Genau, weil er halt eben die IP-Adresse des Nutzers verschleiert. Aber man kommt damit eben auch ins Darknet oder Deep Web, das im Jargon auch Onion Land genannt wird, weil die Zwiebel ist ja das Symbol des Tor-Netzwerks und diese Deep Web Webseiten, die haben eben auch diese Endung .onion. Und wie es in diesem Deep Web aussieht, dass es mittlerweile da gar nicht mehr so besonders dark ist, sondern wirklich eher Mainstream. Darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Also, dass es da halt Marktplätze gibt, die ähnlich funktionieren wie eBay, wo man sich halt über eine Dreierpackung mit gefälschten 20-Euro-Scheinen über Koks bis zu gehackten Kreditkarten wirklich alles besorgen kann. Und das Verrückte ist wirklich, dass der Kauf dort genauso organisiert ist wie in der normalen Netzwelt. Ne? Es gibt Preissuchmaschinen, es gibt ein eigenes Wiki, das Hidden Wiki und es gibt auch Bewertungsportale. In denen ich dann zum Beispiel meinen Drogendealer bewerten kann. Genau. Also ob der Preis in Ordnung war, die Qualität oder auch die Zustellung, weil die Ware, die kommt ja meistens bequem mit der Post nach Hause, genau wie bei eBay oder Amazon. Also so weit, so banal. Der größte Teil der illegalen Waren im Darknet sind halt eben Drogen, gefolgt eben von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Laut einer Economist-Studie machen die 95% des Marktes aus und dieser Markt, der war 2015 140 Millionen Dollar schwer. Waffen und Kinderpornografie werden im Vergleich wirklich eher selten gehandelt. Aber das Darknet-Watchblog Deep.web schreibt hier, in der Vergangenheit hätten eben einige wenige bekannte Darknet-Marktplätze eben auch gegen den Wunsch vieler Nutzer den Handel mit Waffen gestattet. So, warum ist die Community im Darknet dagegen, dass mit Waffen gehandelt wird, aber Drogen zum Beispiel sind in Ordnung? Also die meisten Nutzer sind halt eher am Kauf illegaler Drogen interessiert und man hat halt eben Angst, ne, dass sozusagen dass es den Drogenhändlern mit an den Kragen geht, wenn da zum Beispiel mal eine Waffe beim Terroranschlag benutzt wird aus dem Darknet. Denn dann würden natürlich die Ermittlungsbehörden das Ganze vielleicht noch stärker ins Visier nehmen als bisher und das könnte natürlich jetzt nach München vielleicht auch passieren. Wie einfach funktioniert dort jetzt dieser Waffenkauf? Also ist es ähnlich einfach wie bei den Drogen? Ja, im Prinzip schon. Ne? Also einen guten Einblick gibt auch ein aktueller Fall. Gerade Anfang Juli sind von der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch 3 Deutsche angeklagt worden, die im Dark Web mit Waffen gehandelt haben sollen, und zwar mit Schnellfeuerwaffen. Da war auch eine AK-47 dabei, also eine Kalaschnikow. Genau. Mhm. Und das Interessante ist, das waren eben auch so Dummy-Waffen, die nicht mehr funktionsfähig waren. Und die hat eben einer dieser Täter wieder scharf gemacht. Und das Blog Deep.web schreibt hier, diese Waffen, die seien per Post nach Paris geschickt worden. Und zwar, wie die Welt schreibt, kurz vor den Anschlägen in Paris. Ne? Und die Staatsanwaltschaft hat dann auch versucht rauszubekommen, ob da ein Zusammenhang besteht, haben dann aber gesagt, man weiß eigentlich nicht, ob die Waffen überhaupt wirklich angekommen sind oder ob die Deutschland überhaupt je verlassen haben. Was kann die Polizei tun gegen den Handel mit Waffen im Darknet? Sie kann das nicht komplett unterbinden, denn also wenn sie jetzt einen Händler hochgehen lässt, dann macht halt an der nächsten Ecke wieder ein neuer auf. Das ist eigentlich so ein bisschen so wie beim Rennen zwischen Hase und Igel. Ein verbreiteter Ermittlungsansatz ist, sogenannte Honeypots aufzustellen. Das heißt, Beamte übernehmen die Accounts von Händlern und die Käufer, die dann dort illegale Waren kaufen wollen, die haben dann leider bei der Polizei gekauft. Aber also klassische Lockvogelangebote. Genau, sozusagen. Hm? Aber mit solchen Methoden kann man jetzt nicht das komplette Darknet trockenlegen oder so, das ist Illusion. D-Radio Wissen. Hielscher oder Hase?